Briefwechsel zwischen Schiller und Humboldt. 3. Auleben, den 7. Dezember 1792. Endlich, teurer Freund, habe ich Antwort von Biester und die Abschrift meines Manuskripts zurückerhalten. Er sagt mir, dass er außer dem 5. Abschnitt über den Krieg noch den 8. über Sittenverbesserung und den 6. über öffentliche Erziehung abdrucken lassen. Es tut mir leid, dass es so viel geworden ist, allein ich erfuhr zu spät, dass sie mir einen Platz in ihrer Thalia vergönnen wollten, und er versichert, er habe es nicht mehr abändern können. Da ich nun das Manuskript wieder zurückhabe, so bin ich bereit, die neue Durchsicht und die Änderungen, die mir noch notwendig scheinen, nun anzufangen, ob ich gleich noch selbst nicht bestimmen kann, ob ich viel abändern werde. Indes mache ich mich doch an die Arbeit, sobald ich nur von Ihnen, liebster Freund, Antwort erhalten habe. Um diese ersuche ich Sie aber jetzt recht herzlich, und sollten Sie selbst nicht Zeit haben, so bitten Sie ja wohl Lottchen, mir sie mit einigen Zeilen zu schreiben. Verzeihen Sie meine zudringliche Bitte, aber Sie haben sich einmal so gütig für die Abhandlung interessiert. Was sagen Sie zu den Vorfällen am Rhein? Der Koadjutor berührt Sie in seinem letzten Brief an mich nur kurz. Sie haben mich gerührt, schreibt er mir, aber nicht erschüttert. Caroline schreibt uns, dass sie Lust zu einer Reise nach Paris haben. Wenn es Friede ist und sie uns mitnehmen wollen, so sind wir augenblicklich von der Partie. Ich wünschte auch sehr, Paris wieder zu sehen, um zu bemerken, wie sich die Nation seit dem Anfange der Revolution verändert hat, und die Reisekosten verminderten sich für uns beide, wenn wir gemeinschaftlich reisten. Mein Wagen wäre auch recht bequem dazu. Ich habe vor einigen Tagen Ihren Kalender dieses Jahres erhalten und zum Teil gelesen. Die Schilderung der Schlacht bei Lützen hat mich hingerissen. Sie ist unnachahmlich dargestellt. Lina umarmt sie und Lottchen herzlich. Unsere Kleine ist wohl und verspricht, sich auf der Pariser Reise recht artig und still aufzuführen. Leben Sie recht wohl, teurer Freund, und vergessen Sie nicht Ihren H.